Sturm zerrissen des Himmels graues Kleid. Die Wolken fetzen flattern umher in Attemstreit, umher in Attemstreit. Und rote Feuerflammen zieht zwischen ihnen hin. Das nenn ich einen Morgen so recht nach meinem Sinn. Mein Herz sieht an dem Himmel gemalt sein eigenes Bild. Es ist nicht als der Winter, es ist nicht als der Winter, der Winter kalt und wild.